Denn du hast deine Heldentat vollbracht als frommer Reiter und für Gott getan, was du getan hast in einem Glaubenskrieg. Das rechne ich dir besonders hoch an mit einer goldenen Armspang, sobald ich die Stadt hab. Wir sind gekommen, ihnen ihre Seelen zu retten. Und was tun sie als unverschämte und verdreckte Saubauern? Uns ihr Vieh wegtreiben. Aber du hast ihnen Mores gelehrt. Da schenke ich dir eine Kanne Roten ein. Das trinken wir beide aus. Auf einen Hub. Und was willst du zu Mittag essen, mein Herz? Ein Fetzen Fleisch. Prost, mein Sohn. Prost, Herr Feldhauptmann. Hast du gehört, Koch, was er als Gast gern speisen will? Fleisch. Lass dir gut raten. Nimm jetzt auf der Stelle einen Kapaun. Er kostet einen Gulden. Hä? Zu essen, du Koch, Bestie, sonst erschlage ich dich. Gib her, du Erpresser. Ich dachte, es ist ein jämmerlicher Vogel. Jämmerlich. Hergib ihn. Es ist ein Sündenpreis. 50 Heller. Ich sage einen Gulden. Für meinen Ältesten, den lieben Gast vom Herrn Feldhauptmann, ist mir nichts zu teuer. Dann aber rupf ihn wenigstens, bis ich Feuer mache. Trink noch einen, mein Sohn, und berichte uns genauer, wie fein du die Bauern geschlenkt und die 20 Rinder gefangen hast. Hoffentlich sind sie bald da. In einem Tag oder zwei höchstens. Also, das war so. Ich habe erfahren, dass die Bauern unter der Hand, in der Nacht hauptsächlich, ihre versteckten Ochsen aus den Wäldern in ein bestimmtes Holz getrieben haben. Da wollten die von der Stadt sie abholen. Ich habe sie ruhig ihre Ochsen eintreiben lassen. Die, dachte ich, finden sie leichter als ich. Meine Leute habe ich glustig auf das Fleisch gemacht. Hab ihnen zwei Tage lang die schmale Ration noch gekürzt, dass ihnen das Wasser im Maul zusammengelaufen ist, wenn sie bloß ein Wort gehört haben, das mit Füll angeht, wie Fluss. Das war klug von dir. Vielleicht. Alles andere war eine Kleinigkeit. Nur, dass die Bauern Knüppel gehabt haben und dreimal so viele waren wie wir und einen mörderischen Überfall auf uns gemacht haben. Vier haben mich in ein Gestrüpp gedrängt und mir mein Eisen aus der Hand gehauen und gerufen, ergib dich! Was tun, denke ich? Die machen aus mir Hackfleisch. Was hast getan? Ich hab gelacht. Was hast? Gelacht. So ist ein Gespräch draus geworden. Ich verleg mich aufs Handeln und sag, 20 Gulden für den Ochsen ist mir zu viel, ich bet 15. Als wollte ich zahlen. Sie sind verdutzt und kratzen sich die Köpfe. Sofort bück ich mich nach meinem Eisen und hau sie zusammen. In dir steckt ein junger Cäsar. Du solltest den König sehen. Ich hab. Von Weitem. Er hat was Lichtes. Ihn möchte ich mir zum Vorbild nehmen. Komm hier an die Karte, Eilif. Schau dir die Lage an. Da braucht's noch viel. Das muss ein sehr schlechter Feldhauptmann sein. Warum? Weil er mutige Soldaten braucht. Darum. Wenn er einen guten Feldzugsplan machen könnte, wozu bräuchte da so mutige Soldaten? Gewöhnliche Täten ausreichen. Überhaupt, wenn es wo so großen Tugenden gibt, das beweist, dass da etwas faul ist. Ich dachte, das beweist, dass etwas gut ist. Nein, dass etwas faul ist. Warum, wenn ein Feldhauptmann oder König recht dumm ist und da führt seine Leute in die Scheißgasse, dann braucht's Todesmut bei den Leuten, auch eine Tugend. Wenn er zu geizig ist und zu wenig Soldaten anwirbt, dann müssen sie lauter Herkulese sein. Und wenn er ein Schlamper ist und kümmert sich um nichts, dann müssen sie klug wie die Schlangen sein, sonst sind sie hin. So braucht's auch die ganz besondere Treue, wenn er ihnen immer zu viel zumutet. Lauter Tugenden, die ein ordentliches Land und ein guter König und Feldhauptmann nicht brauchen. In einem guten Land braucht's keine Tugenden. Alle können ganz gewöhnlich sein, mittelgescheit und meinetwegen Feigling. Ich wette, dein Vater war ein Soldat. Ein großer, höre ich. Meine Mutter hat mich gewarnt, deshalb. Jetzt spreche ich ihn an, Koch. Ja, das hat sie allerdings eigentlich. Mutter, dass ich dich wiedersehe. Wo sind die anderen? Wo laufen die Fische im Wasser? Der Schweizer Kass ist Zahlmeister beim Zweiten geworden. Da kommt er mir wenigstens nicht ins Gefecht. Ganz konnte ich ihn nicht heraushalten. Wenn das nicht mein Glück ist, sitzt du da und hörst, wie dein Sohn ausgezeichnet ist. Ja, ich hab's gehört. Da hast du... Au! Warum schlägst du mich? Weil ich die Ochsen gefangen habe? Nein, weil du dich nicht ergeben hast, wie die Vieh auf dich losgegangen sind und Taten aus dir Hackfleisch machen wollen. Hab ich dir nicht gelernt, dass du auf dich Acht geben sollst? Drittes Geschehen. 1629. Mutter Courage gerät mit Teilen eines finnischen Regiments in die Gefangenschaft. Ihre Tochter ist zu retten, ebenso ihr Planwagen. Aber ihr redlicher Sohn Schweizer Kass stirbt. Zuerst singt die Wett, die eine leichte Person ist, das Lied vom Fraternisieren. Ich war erst 17 Jahre. Da kam der Feind ins Land. Er legte beiseit den Säbel und gab mir freundlich seine Hand. Nach der Maiandacht, da kam die Maiennacht. Das Regiment stand im Gefiert, dann wurd getrommelt, wie's der Brauch. Dann nahm der Feind uns hinterm Strauch und hat fraternisiert. Die Liebe, die ich spürte, war eine Himmelsmacht. Meine Leute haben's nicht begriffen, dass ich ihn lieb und nicht veracht. In einer trüben Früh begann mein Qual und Müh. Das Regiment stand im Gefiert, dann wurd getrommelt, wie's der Brauch. Dann ist der Feind mein Liebster auch aus unserer Stadt marschiert. Prost. Der Krieg lässt sich nicht schlecht an, Yvette. Bis alle Länder drin sind, kann er 4-5 Jahre dauern wie nix. Ein bisschen Weitblick und keine Unvorsichtigkeit und ich mach gute Geschäft. Weißt du nicht, dass du nicht trinken sollst am Vormittag mit deiner Krankheit? Wer sagt, dass ich krank bin? Das ist eine Verleumdung. Alle sagen. Weil alle lügen. Mutter Courage, ich bin ganz verzweifelt, weil alle gehen um mich herum wie um einen faulen Fisch wegen dieser Lügen. Drum trinke ich am Vormittag. Das habe ich nie gemacht, es gibt Krähenfüß. Aber jetzt ist alles gleich. Beim zweiten Finnischen, da kennen mich alle. Ich hätte zu Hause bleiben sollen, wie mein Erster mich verraten hat. Stolz ist nichts für uns ein. Dreck muss man schlucken können, sonst geht's ab. Nur fang jetzt nicht wieder mit deinem Peter an und wie alles gekommen ist vor meiner unschuldigen Tochter. Grad soll sie's hören, damit sie abgehärtet wird gegen die Liebe. Da wird keiner abgehärtet. Lasst es also zur Lehre dienen, Katrin. Ja. Die fangen mir was mit Soldatenvolk an. Sogar mit die, wo nicht beim Heer sind, ist's kein Honigschlecken. Sei froh, dass du stumm bist, da widersprichst du dir nie oder willst dir nie die Zunge beißen, weil du die Wahrheit gesagt hast. Das ist ein Gottesgeschenk, stumm sein. Und da kommt der Koch vom Feldhauptmann. Was mag der wollen? Der Feldprediger ist bei ihm. Wenn er mich sieht, macht er immer inwendige Augen. Aber ich bleib trotzdem. Ich bringe Ihnen eine Botschaft von Ihrem Sohn, dem Eilif. Und der Koch ist gleich mitgekommen. Auf den haben Sie Eindruck gemacht. Ich bin nur mitgekommen, ein bisschen Luft schnappen. Das können Sie immer hier, wenn Sie sich anständig aufführen. Was will der Eilif denn? Ich habe kein Geld übrig. Eigentlich sollte ich dem Bruder was ausrichten, dem Herrn Zahlmeister. Dem Schweizer Kass? Der ist nicht mehr hier und woanders auch nicht. Der ist nicht seinem Bruder, sein Zahlmeister. Er soll ihn nicht in Versuchung führen. Hier ist Geld aus meiner Kasse. Geben Sie ihm das. Es ist eine Sünde. Er spekuliert auf die Mutterliebe und soll sich schämen. Nicht mehr lang. Dann muss er aufbrechen mit dem Regiment. Wer weiß, vielleicht in den Tod. Werden Sie nicht gerührt, Koch. In dem Krieg ist Fallen eine Gnad und keine Ungelegenheit. Warum? Es ist ein Glaubenskrieg. Kein gewöhnlicher, sondern ein besonderer, wofür den Glauben geführt wird und also Gott wohlgefällig. Das ist richtig. In einer Weise ist es ein Krieg, in dem das gebrandschatzt, gestochen und geplündert wird. Bissel Schänden nicht zu vergessen. Aber unterschieden von aller anderen Kriege dadurch, dass es ein Glaubenskrieg ist. Das ist klar. Deswegen ist ja auch unser König Gustav Adolf hier nach Polen marschiert. Mit Ross und Mann und Wagen. Aber anstatt dass die Polen den Frieden aufrechterhalten haben, haben sie sich eingemischt in ihre eigenen Angelegenheiten und den König angegriffen, wie er gerade in aller Ruhe dahergezogen ist. So haben sie sich eines Friedensbruchs schuldig gemacht und alles Blut kommt auf ihr Haupt. Unser König hat nur die Freiheit im Auge gehabt. Der Kaiser hat alle unterjocht, die Polen so gut wie die Deutschen. Und der König hat sie befreien müssen. Ja, ja. Und dabei hat er keinen Spaß verstanden, wenn einer nicht hat frei werden wollen. Er hat die Deutschen noch einsperren und vierteilen lassen müssen, weil sie an ihrer Knechtschaft gegenüber dem Kaiser festgehalten haben. Zuerst hat er nur Polen schützen wollen vor bösen Menschen, besonders dem Kaiser. Aber dann ist mit dem Essen der Appetit gekommen und er hat ganz Deutschland geschützt. Es hat sich nicht schlecht widersetzt. So hat der gute König nichts wie Ärger gehabt von seiner Güte und Auslagen. Und die hat er natürlich durch Steuern reinbringen lassen müssen, was böses Blut erzeugt hat. Aber er hat sich nichts verdrießen lassen. Er hat eins für sich gehabt. Das war Gottes Wort. Das war noch gut. Denn sonst hätte es noch geheißen, er tut's für sich und weil er Gewinst haben will. So hat er immer ein gutes Gewissen gehabt. Das war ihm die Hauptsache. Wie meinen Sie denn das? Man merkt, Sie sind kein Schwed. Sonst würden Sie anders vom Heldenkönig reden. Schließlich essen Sie sein Brot. Ich esse nicht sein Brot, sondern ich back's ihm. Besiegt werden kann er nicht. Warum? Seine Leute glauben an ihn. Wenn man die Großkopfigen reden hört, führen sie Krieg nur aus Gottesfurchten für alles, was gut und schön ist. Aber wenn man genauer hinsieht, sind's nicht so blöd, sondern führen die Krieg für Gewinnen. Und anders würden die kleinen Leute wie ich auch nicht mitmachen. So ist es. Und Sie täten gut als Holländer, sich die Flagge anzusehen, die hier aufgezogen ist. Bevor Sie eine Meinung äußern in Polen. Die gute evangelisch, alle Wege. Was ist denn los? Um Gottes Willen, ich muss zum Feldhauptmann. Courage, ich komme nächster Tage mal rüber zu einer kleinen Unterhaltung. Halt! Sie haben Ihre Pfeife liegen lassen. Heben Sie mir sie auf. Wenn ein Überfall ist durch die Katholischen, bin ich besonders gefährdet wegen meinem Glauben. Ich bleib hier. Machen Sie, dass Sie wegkommen. Ich möchte Verdacht erregen und den Feind auf mich ziehen, wenn ich laufend gesehen werde. Und ich? Was mache ich, wenn die Katholischen kommen? So kann ich doch nicht herumlaufen. Was denken die von mir? Wie schaue ich aus, Herr Feldprediger? Habe ich zu viel Puder aufgelegt? Gerade richtig. Ich muss in mein Zelt hinüber. Ach, diese Überraschung, es ist eine Schande. Ja, lauf du den Katholischen nur entgegen. Katrin, komm her. Da, nimm die Asche. Halt still. So. Ein bisschen Dreck im Gesicht und du bist sicher. Die Feldwachen sind besoffen gewesen. Halt still, Katrin, sein Licht muss man unter den Scheffel stellen, heißt es. Ein Soldat und ein sauberes Gesicht und gleich ist die Hure fertig. Sie kriegen wochenlang nichts zu fressen und wenn sie dann kriegen durch Plündern, fallen sie über die Frauenzimmer her. So, jetzt mag's angehen, lass dich anschauen. Nicht schlecht, wie wenn du im Dreck gewühlt hättest. So kann dir nichts geschehen. Mutter! Was hast du da, Schweizer Kass? Die Regimentskarte. Wirf sie weg. Es hat sich ausgezahlt, meinst du? Die ist anvertraut. Wo willst du sie lassen? Ich dachte, ich gebe sie in den Wagen. Was, in meinen Wagen? So eine gottsträfliche Dummheit. Aufhängen tun sie uns alle drei. Dann gebe ich sie woanders hin und flüchte damit. Sitzen bleibst du damit, das ist zu spät. Um Himmels Willen, die evangelische Fahne. Mir fällt die schon gar nicht mehr auf. 25 Jahre habe ich die. Nimm sie halt herunter. So muss es kommen. Ich habe hier einen sitzen mit einem Glauben und einen mit einer Kasse. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist. In der Zeit erobern die Katholischen das Lager. Wir sind eben jetzt in Gottes Hand. Ich glaube nicht, dass wir schon so verloren sind. Wenn du nicht wärst, Schweizer Karls, wär's leichter. Wie soll der Feldwebel den Sold auszahlen? Auf der Flucht wird kein Sold ausgezahlt. Doch, sie haben Anspruch. Ohne Sold brauchen Sie nicht flüchten. Sie müssen keinen Schritt machen. Schweizer Karst, deine Gewissenhaftigkeit macht mir fast Angst. Ich hab dir beigebracht, du sollst redlich sein. Denn klug bist du nicht. Aber es muss seine Grenzen haben. Ich gebe an die Schießerei zu Ende, ist mit dem Feldprediger eine katholische Fahne einkaufen und Fleisch. Ich denk schon, dass sie mir meinen Handel erlauben. Ein Händler wird nicht nach dem Glauben gefragt, sondern nach dem Preis. Und evangelische Hosen halten auch warm. Ich gehe in den Wagen und hol Geld, Feldprediger. Ich bin gleich zurück. Um die Schatullen sorgt sie sich doch, Schweizer Kass. Bisher sind wir unbemerkt geblieben, als gehörten wir alle zum Wagen. Aber wie lang? Ich kann sie wegschaffen. Ich geb's in das Maulwurfsloch am Fluss, bis ich's abhol. Ich hol sie vielleicht schon heute Nacht gegen morgen zu ab und bring sie zum Regiment. Der Herr Feldwebel wird Augen machen. Du hast mich angenehm enttäuscht, Schweizer Kaas, wird er sagen. Ich vertraue dir die Gass an und du bringst sie zurück. Das mache ich, Feldprediger. Ich versteck's am Fluss. So, nun lass uns gehen. Wenn sie uns unterwegs anhalten, werde ich fragen, wo es geweihte Kerzen gibt. Wo ist der Schweizer Kaas? So gib doch Antwort, Feldprediger. Nicht bei mir. Nein, ich habe keine Kassen hier. Um Gottes Willen, da bringen sie ihn schon. Lass mich los! Ich habe nichts bei mir. Verrenk mir nicht das Schulterblatt, ich bin unschuldig. Der gehört hierher, ihr kennt euch. Hier? Woher? Ich kenne sie nicht. Wer weiß, wer das ist. Ich habe nichts mit ihnen zu schaffen. Ich habe hier einen Mittag gekauft. 10 Heller hat's gekostet. Mag sein, dass ihr mich da sitzen gesehen habt. Versalzen war es auch. Wer seid ihr? Hey. Wir sind ordentliche Leute. Das ist wahr. Er hat hier ein Essen gekauft. Es war ihm zu versalzen. Wollt ihr etwa tun, als kenntet ihr ihn nicht? Wie soll ich ihn kennen? Ich kenne nicht alle. Ich frage keinen, wie er heißt und ob er ein Heid ist. Wenn er zahlt, ist er kein Heid. Bist du ein Heid? Gar nicht. Du hast was weggetragen. Am Fluss musst du es versteckt haben. Der Rock ist dir weiter rausgeschanden. Was, wirklich? Der? Ich glaube, ihr meint einen anderen. Ich habe einen springen gesehen. Dem ist der Rock abgestanden. Ich bin der Falsche. Ich glaube auch, es ist ein Missverständnis. Das kann vorkommen. Ich kenne mich aus auf Menschen. Ich bin die Courage. Davon habt ihr gehört. Mich kennen alle. Und ich sag euch, der sieht redlich aus. Wir sind hinter der Regimentskasse vom 2. Finnischen her. Und wir wissen, wie der ausschaut, der sie in Verwahrung hat. Du bist's. Ich bin's nicht. Und wenn du sie nicht rausrückst, bist du hin, das weißt du. Wo ist sie? Er wird sie doch herausgeben, wenn er sonst hin wäre. Auf der Stelle würde er sagen, ich hab sie, da ist sie. Ihr seid die Stärkeren. So dumm ist er nicht. Red doch, du dummer Hund. Der Herr Feldwebel gibt dir eine Gelegenheit. Wenn ich sie nicht habe. Dann komm mit. Wir werden's herausbringen. Er wird sagen. So dumm ist er nicht. Und renkt ihm nicht das Schulterblatt aus. Das geht auf Leben und Tod. Aber der Feldwebel wird mit sich sprechen lassen. Nur, wir dürfen nicht aufkommen lassen, dass es unser Schweizer Kaas ist. Sonst haben wir ihn begünstigt. Es ist nur eine Geldsache. Aber wo nehmen wir das Geld her? Vielleicht muss ich meinen Wagen verkaufen. Wollen Sie wirklich verkaufen? Na, woher soll ich das Geld für den Feldwebel nehmen? Und wovon wollen Sie leben? Na, das ist es. Da kommt die Wett. Wen hat sie bei sich? Einen uralten Obristen. Liebe Courage, was höre ich da? Bei Ihnen ist jemand verhaftet? Ja, aber wir kennen ihn nicht. Das ist mein guter Freund, der mich berät im Geschäftlichen. Wollen Sie nicht meinen Wagen kaufen? Ich brauche dringend Geld. Ich würde reflektieren. Oder lieber verpfänden, nicht verkaufen. Nur nichts Vorschnelles. So ein Wagen kauft sich nicht leicht wieder in Kriegszeiten. Nur verpfänden? Ich dachte verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich da Interesse habe. Was meinst du, Obrist? Ganz deiner Meinung, Liebe. Er wird nur verpfändet. Ich dachte, Sie müssten das Geld haben. Ich muss das Geld haben. Aber lieber laufe ich mir die Füße in den Leib nach einem Angebot, als dass ich gleich verkaufe. Warum? Wir leben von dem Wagen. Es ist eine Gelegenheit für dich, Yvette. Wer weiß, wann du so eine wiederfindest und einen lieben Freund hast, der dich berät. Ist es nicht so? Tja, ich weiß nicht. Wenn nur verpfändet ist. Und du meinst doch auch, wir sollten gleich kaufen, Liebling. Ich mein's auch. Da musst du dir was aussuchen, was zu verkaufen ist. Vielleicht findest du's, wenn du dir Zeit lässt. Wann wollen sie denn zurückzahlen, wenn sie das Geld kriegen? 2 Wochen kann ich zurückzahlen. Vielleicht in einer. Ich bin mir nicht schlüssig, Poldi, Sherry. Rätst du's mir? Ich rat's dir. Mein Freund tät's mir raten, liebe Courage. Schreiben Sie mir eine Quittung aus, und dass der Wagen mein ist, wenn die 2 Wochen um sind, mit allem Zubehör. Und die 200 Gulden bringe ich später. Und geh voraus ins Lager, Sherry. Yvette, den Schweizer Kaas haben's geholt. Du musst mir helfen. Red du mit dem Feldwebel wegen meinem Schweizer Kaas. Da ist keine Minute zu verlieren. Er kommt sicher vors Feldgericht. Biet ihm Geld. Die Leinenhemden möchte ich nachts sehen. Du Hyänenvieh, es geht um Schweizer Kaas. Und kein Wort, von wem das Angebot kommt. Tu, als sei es dein Liebster, meinetwegen. Sonst sind wir alle hin, weil wir im Vorschub geleistet haben. Gut, ich gehe hin. Ich werde es versuchen. Und es müssen nicht gleich die ganzen 200 sein. Geh bis 150, das reicht auch. Ist Ihr Geld, Feldprediger? Ich bitte mir aus, dass Sie sich draußen halten. Sie werden Ihre Zwiebelsuppe schon kriegen. Lauf, Yvette, und handel nicht herum, es geht ums Leben. Ja, Courage. Ich wollte Ihnen nichts reinreden, aber wovon wollen wir leben? Sie haben eine erwerbsunfähige Tochter auf dem Hals. Ich rechne mit der Regimentskasse, Sie 7 Gescheiter. Die Spesen werden Sie ihm doch wohl bewilligen. Aber wird sie es richtig ausrichten? Sie hat doch ein Interesse daran, dass ich ihre 200 ausgebe und sie den Wagen bekommt. Sie ist scharf drauf. Wer weiß, wie lange ihr Obrist bei der Stange bleibt. Ich denke, Sie werden uns den Schweizer Kaas herausgeben. Gott sei Dank sind Sie bestechlich. Sie sind doch keine Wölfe, sondern Menschen und auf Geld aus. Die Bestechlichkeit ist bei den Menschen dasselbe wie beim lieben Gott die Barmherzigkeit. Bestechlichkeit ist unsere einzige Aussicht. Solange es die gibt, gibt's milde Urteilssprüche. Und sogar der Unschuldige kann durchkommen vor Gericht. Da kommt Yvette zurück. Nun, was war? Mutter Courage! Sie wollen's machen für 200. Nur muss es schnell gehen. Sie haben's nimmer lang in der Hand. Er hat gestanden, dass er die Schatulle gehabt hat. Sie haben ihm die Daumenschrauben angelegt. Aber er hat sie in den Fluss geschmissen, wie er gemerkt hat, dass sie hinter ihm her sind. Die Schatulle ist futsch. Soll ich laufen und von meinem Obristen das Geld holen? Die Schatulle ist futsch. Wie soll ich da meine 200 wiederkriegen? Ach, Sie haben geglaubt, Sie können aus der Schatulle nehmen? Da wäre ich ja schöner reingelegt worden. Machen Sie sich keine Hoffnung. Sie müssen es schon zahlen, wenn Sie den Schweizer Kass zurückhaben wollen. Oder vielleicht soll ich jetzt die ganze Sache liegen lassen, damit Sie Ihren Wagen behalten können? Damit habe ich nicht gerechnet. Du brauchst nicht drängen, du kommst schon zum Wagen. 17 Jahre habe ich ihn gehabt. Ich muss nur einen Augenblick überlegen. Es kommt ein bisschen schnell. Was mache ich? 200 kann ich nicht geben. Du hättest doch abhandeln sollen. Etwas muss ich in der Hand haben, sonst kann mich jeder Beliebige in den Straßengraben schubsen. Die Katrin ist 25 und kann nicht allein durchkommen. Geh und sag, ich gebe 120 Gulden, sonst wird nichts draus. Da verliere ich auch schon den Wagen. Sie werden es nicht machen. Soll ich nicht lieber die ganzen 200 geben? Ich kann es nicht geben. 30 Jahre habe ich gearbeitet. Dring nicht in mich, ich weiß, was ich tue. Sag 120 oder es wird nichts draus. Sie müssen es wissen. Und dann gehe ich zurück und sag's. Ja, geh. Herr Schweizer Kass, komm zurück. Ich gebe auch 200, wenn es nötig ist. Mit 80 Gulden können wir eine Hucke mit Waren vollpacken und von vorn anfangen. Es wird überall mit Wasser gekocht. Der Herr wird's zum Guten lenken, heißt es. Mutter Courage! Ja, Yvette, was haben Sie gesagt? Sie machen's nicht. Ich habe Sie gewarnt, Courage. Der Feldwebel hat gesagt, er erwartet jeden Augenblick, dass die Trommeln gerührt werden. Dann ist das Urteil gesprochen. Ich habe 150 geboten. Er hat nicht einmal mit den Achseln gezuckt. Mit Mühe und Not ist er da geblieben, dass ich noch einmal mit Ihnen spreche. Sag ihm, ich gebe die 200. Lauf, Yvette! Mir scheint, ich habe zu lang gehandelt. Mein Gott. Was war das? Die werden noch nicht. Wie Gott will. Da kommt die Yvette zurück. Sie geht so langsam. Mir an Schlimmes. Nun, was gibt's, Yvette? Jetzt haben sie es geschafft mit dem Handel. Und dass sie ihren Wagen behalten. 11 Kugeln hat er gekriegt, sonst nix. Sie verdienen es nicht, dass ich mich überhaupt noch um sie kümmere. Aber ich habe aufgeschnappt, dass sie nicht glauben, die Kasse ist wirklich im Fluss. Sie haben einen Verdacht, sie ist hier. Überhaupt, dass sie eine Verbindung mit ihm gehabt haben. Ich glaube, sie wollen ihn herbringen, ob sie sich verraten, wenn sie ihn sehen. Ich dachte mir, ich muss sie warnen, dass sie ihn nicht kennen, sonst seid ihr alle dran. Sie sind dicht hinter mir. Besser, ich sag's gleich. Da kommen sie schon. Da ist einer, von dem wir nicht seinen Namen wissen. Da muss aber notiert werden, dass alles in Ordnung geht. Bei dir hat er eine Mahlzeit eingenommen. Schau ihn dir an, ob du ihn kennst. Nimm das Laken weg. Kennst du ihn, Courage? Nein? Du hast ihn nie gesehen, bevor er bei dir eine Mahlzeit genommen hat. Heb ihn auf! Geb ihn auf den Schildhacker! Er hat keinen, der ihn kennt. Viertes Geschehen. 1632. Vor Ingolstadt in Bayern wohnt die Courage dem Begräbnis des gefallenen Feldhauptmanns Tilly bei. Es finden Gespräche über Kriegshelden und die Dauer des Krieges statt. Der Feldprediger beklagt, dass seine Talente brach liegen. Jetzt setzt sich der Trauerzug in Bewegung. Schade um den Feldhauptmann. Dass er gefallen ist, heißt, es war ein Unglücksfall. Es war Nebel auf der Wiesen. Der war schuld. Der Feldhauptmann hat noch einem Regiment zugerufen, sie sollen todesmutig kämpfen, und ist zurückgeritten. In dem Nebel aber hat er sich in der Richtung geirrt, sodass er nach vorn war und er mitten in der Schlacht eine Kugel erwischt hat. Mir tut so ein Feldhauptmann oder Kaiser leid. Er hat sich vielleicht gedacht, er tut was Übriges und was, wovon die Leute reden, noch in künftigen Zeiten. Er rackert sich ab und dann scheitert's am gemeinen Volk.

Sie marschieren. Das ganze Gehölz bewegt sich. Bis zum Steinbruch hinab sehe ich was. Und da sind auch Gepanzerte in der Lichtung. Und eine Kanone. Das ist mehr als ein Regiment. Gnad Gott der Stadt und allen, wo drin sind. Ist Licht in der Stadt? Nix, da schlafen sie jetzt. Wenn die eindringen, stechen sie alles nieder. Der Wachtposten wird's rechtzeitig entdecken. Den Wachtposten im Turm oben auf dem Hang müssen sie hingemacht haben, sonst hätte er ins Horn gestoßen. Wenn wir mehr wären. Die Courage ist in der Stadt Waren einkaufen. Mit der stummen Katrin allein hier oben. Wir können nichts machen, meinst du? Nix. Wir können nicht hinunterlaufen in der Nacht. Der ganze Hang hinunter ist voll von ihnen. Wir könnten ein Zeichen geben. Dass sie uns hier oben auch umbringen? Ja, wir können nichts machen. Bet, Katrin, bet. Wir können nichts machen gegen das Blutvergießen. Wenn du schon nicht reden kannst, kannst du beten. Er hört dich, wenn dich keiner hört. Ich helfe dir. Vater unser, der du bist in dem Himmel, hör unser Gebet. Lass die Stadt nicht umkommen mit alle, wo drinnen sind und schlummern und ahnen nichts. Erweck sie, dass sie aufstehen und gehen auf die Mauern und sehen, wie sie auf uns kommen mit Spießen und Kanonen in der Nacht über die Wiesen herunter vom Hang. Beschirm unsere Mutter und mach, dass der Wächter nicht schläft, sondern aufwacht, sonst ist es zu spät. Unserem Schwager stehe auch bei, er ist drin mit seinen 4 Kindern. Lass die nicht umkommen, sie sind unschuldig und wissen von nichts. Eins ist unter 2, das älteste 7. Vater unser, hör uns, denn nur du kannst helfen. Wir möchten zugrunde gehen. Warum? Wir sind schwach und haben keinen Spieß und nichts und können uns nichts trauen und sind in deiner Hand mit unserem Vieh und dem ganzen Hof. Und so auch die Stadt, sie ist auch in deiner Hand. Und der Feind ist vor den Mauern mit großer Macht. Gedenk der Kinder, wo bedroht sind, der Allerkleinsten besonders, der Greise, wo sich nicht rühren können und aller Kreatur. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen Armen. Jesus, was macht die? Sie hat den Verstand verloren. Holt sie runter vom Dach, schnell! Sie bringt uns ins Unglück. Hör auf der Stelle auf mit Trommeln, du Krüppel, Katrin! Die Kaiserlichen auf uns ziehen. Hin sind wir, wenn sie auf uns kommen. Abstechen tun sie uns. Wer trommelt hier? Euch zerhack ich! Oh, Herr Offizier, wir sind unschuldig. Wir können nichts dafür. Sie hat sich auf Dach aufgeschlichen, eine Fremde. Ich befehle dir, schmeiß die Trommel runter! Ihre Mutter ist in der Stadt drin. Ihr seid alle verschworen. Dass ihr hier belebt, ihr nicht. Zum allerletzten Mal! Hör auf mit Schlagen oder ich schieß! Schluss ist mit dem Lärm. Sie hat geschafft! Neuntes Geschehen. 1636. Mutter Courage hat nun durch den Krieg alle ihre Kinder eingebüßt. Weder Kühnheit noch Vorsicht, weder Klugheit noch Einfalt, weder Redlichkeit noch Gewalttat haben ihnen genützt. Die stumme Katrin ist bei dem Versuch, die Stadt Halle vor einem Überfall zu warnen, erschossen worden. Mutter Courage kann nicht glauben, dass Katrin tot ist und singt ihr ein Wiegenlied. Heia, heia, was raschelt im Stroh? Nachbars Belg krein und meine sind froh. Nachbars gehen in Lumpen und du gehst in Seid. Aus dem Rock von einem Engel umgearbeit. Nachbars han kein Brocken und du kriegst eine Tort. Ist sie dir zu trocken, dann sag nur ein Wort. Eia, Popeia, was raschelt im Stroh? Der eine liegt in Polen, der andere ist wer weiß wo. Sie müssen fort, Frau. Nur mein Regiment ist dahinter. Allein können's nicht weg. Sie atmet noch. Vielleicht schläft sie ein. Sie hätten nichts von den Kindern von ihrem Schwager sagen sollen. Wenn's nicht in die Stadt gegangen wären, ihren Schnitt machen, wär's vielleicht nicht passiert. Ich bin froh, dass sie schläft. Sie schläft nicht. Sie müssen's einsehen, sie ist hinüber. Und sie selber müssen los endlich. Ja. Haben's denn niemand sonst, wo sie hingehen könnten? Nein. Für die da sorgen wir, dass sie ordentlich begraben wird. Sie können ganz beruhigt sein. Da haben sie etwas Geld für die Auslagen. Hoffentlich ziehe ich den Wagen allein. Es wird gehen. Es ist nicht viel drin. Der Krieg, er dauert 100 Jahre. der Schnee schmilzt weg, die Totenruhen. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken um. Völlig verarmt und allein zieht Mutter Courage ihren Planwagen weiter im Tross der gelichteten Heerhaufen. Immer noch hoffend, der Krieg werde ihr zu guter Letzt doch noch Gewinn bringen. Sie hat nichts gelernt. Hallo, nehmt mich mit. Hallo, nehmt mich mit. Das Hörspiel brachte Mutter Courage und ihre Kinder. Eine Chronik aus dem 30-jährigen Krieg von Bert Precht. Die Rollen und ihre Sprecher waren Mutter Courage, Claire Rueck. Ihre Kinder Eilif und Schweizer Kass, Hans Bernhard und Alexander Hegart. Und die stumme Katrin. Werber Günther Gube. Feldwebel Wolfgang von Rothberg. Koch Wolfgang Golisch. Feldhauptmann Alois Garg. Feldprediger Kurt Ebbinghaus. Yvette Margot Müller. Obrist Benno Schur. Soldat Klaus Friedrich. Bäuerin Toni Weidner. Bauer Hans Ernst Jäger. Fähnrich Hermann Siemek. Ausrufer Ludwig Baschang. Die Musik schrieb Paul Dessau. Es spielte ein Orchester des Südwestfunks unter der Leitung von Gustav Görlich. Toningenieur Paul Sendt. Regie Karl-Peter Bilz.